Der Jäger ist die Beute von Tim Staffel, Teil 1. Habe Geburtstag heute. Weißt du das? Habe mir ein Tagebuch geschenkt. Dieses Aufnahmegerät. Will nicht, dass etwas verloren geht. Geboren am 25. Juni 1979. Kaya ist 3 Jahre älter. Die Tochter von Dad aus seiner ersten Ehe. Mom ruft an. Gratuliert, förmlich natürlich. Fragt, was machst du, wenn du schon nicht spielst, nichts lernst? Bin nicht berühmt geworden. Hat sie nie verwunden. War ein Wunderkind. Dann war ich ein Unfall. Schlagarm zertrümmert. Nehme jetzt die Gegenwart auf, weil nur die Gegenwart real ist. Du bist mein Tagebuch. Bist viel mehr natürlich. Jede Minute, jeden Tag. Hörst du nicht auf, alles für mich zu sein? Ich bin verstört, weil ich zu keiner Zeit weiß, handelt es sich um eine Fiktion oder nicht. Warum schreiben die Leute mir das? Warum haben die das Bedürfnis, mir das mitzuteilen? Hier, Melanie, ich spreche nur noch durch dich, dafür danke ich dir. Bis bald. Ich spreche nur noch durch dich, was soll denn das heißen? Vor allem, was soll bis bald bedeuten? Bekommst du viel Fanpost? Nein. Wie viel ist viel? Egal, du bist berühmt. Mir ist es unangenehm. Und du willst nicht berühmt sein? Was soll ich denn darauf antworten? Keine Ahnung. Ich will berühmt sein? Auf die Briefe. Woher haben die überhaupt deine Adresse? Der Verlag leitet sowas an mich weiter. Dann soll der Verlag antworten. So berühmt bin ich nicht. Ich bin überhaupt nicht berühmt. Dann antworte eben gar nicht. Was ist? Was denn? Ich weiß, was dieser Blick bedeutet. Zieh dich aus? Ja, genau. Zieh dich aus. Alles an dir ist perfekt. Weißt es erst, seitdem ich dir das erste Mal nah sein durfte. Sieh deinen Hals vor mir, den kleinen Leberfleck am Nacken. Hast dein Haar hochgesteckt, willst signieren. Ich stehe hinter dir und verlasse gerade das Haus. Habe deinen Geruch in der Nase. Habe ihn eingefangen. Ihn konserviert. Ich bin jetzt draußen. Meine Mutter hätte dich gemocht, glaube ich. Ich komme nur drauf, weil... Naja, wie lange sind wir jetzt zusammen? 3 Monate? Bin es nicht gewohnt, so lange mit einem zusammen zu sein. Du findest das lang? Dich hätte sie gefragt. Was soll das denn bedeuten? Sie machen in Telekommunikation. Haben Sie studiert? Hast du studiert? Meine Mutter mochte akademische Titel. Wer weiß? Vielleicht wäre ich doch noch Professorin geworden, wenn sie nicht gestorben wäre. Nur um mir zu gefallen? Vielleicht. Ist komisch, dass er meiner fehlen kann, den man so lange gelebt hat, nicht vermisst hat, wenn er nicht da war. Du vermisst deine Mutter? Ja, manchmal. Ist ein bisschen komischer Moment, mal an seine Mutter zu denken. Jetzt mit mir im Bett. Ja. Warum erzählst du so wenig von dir? Ich erzähle doch gerade von mir. Ich meine, was weiß ich denn von dir? Du stellst keine Fragen. Wird das jetzt ein Beziehungsgespräch? Du musst dich mal entscheiden. Gut. Was soll ich entscheiden? Naja, was das mit uns werden soll. Ich bin gern allein. Ich meine, ich wäre jetzt lieber allein. Soll heißen, das war's? Da heißen 3 Monate reichen? Es würde mir schon reichen, wenn du in ein anderes Zimmer gehst. Ja, gut. Ich kann in ein anderes Zimmer gehen, wenn du allein sein willst, kein Problem. Ich meine, dann könnte ich auch hier einziehen, wenn ich will. Ich meine, wenn du willst oder wenn wir wollen. Natürlich. Weiß nicht. Wir könnten es probieren. Irgendwann. Ja. Könnten wir. Manchmal denke ich, Tyson ist meine Erfindung. Irgendeiner, den ich geschrieben habe. Keine Ahnung, warum ich ausgerechnet ihm vertraue. Sein Körper macht süchtig. Ich lerne Tyson auf einer Geburtstagsparty kennen, frage meine Freundin Julia, wen soll ich um Feuer bitten. Sie überlegt kurz und zeigt auf Tyson. Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein Betrüger. Er denkt, ich falle auf ihn rein, weil er mich nach Hause bringen darf. Lasse ihn gleich wissen, wo ich wohne, weil ich denke, nach ein paar Nächten ist das sowieso vorbei. Ich spreche nur durch dich. Ja, weil du meine Erfindung bist. Hier, dein Telefon. Eine SMS. Warum hast du mein Telefon und warum liest du meine SMS? Ich bin dein Experte in Sachen Telekommunikation. Gib her. Kein Absender. Schon wieder. Gehen wir was essen. Ich möchte in das Café, wo es Johannes Bert heute mit Baiser gibt. Schön, bist du da. Alles Liebe zum Geburtstag. Ja. Drin kann man sich Torte aussuchen. Ich möchte keine Torte. Du bist eingeladen. Na schön, vielleicht nehme ich später noch die mit Baiser und Johannisbeeren. Geht's dir gut? Ja, wieso? Du hast dich lange nicht gemeldet. Was machst du? War schon nichts Besonderes. Ich traue mich ja gar nicht mehr zu fragen, aber hast Minijob, du... Minijob, Blumenladen. Du hast Blumen. Na und? Tut mir leid, ich frage ja nur, also... Deine Mutter, Dad, die machen sich Sorgen. Wenn du dich wenigstens mal von dir aus melden würdest. Also mir geht es gut, ehrlich. Oh. Was hast du denn da? Das ist sowas wie ein Diktiergerät. Mein Geburtstagsgeschenk. Von wem? Von mir. Du willst immer noch schreiben? Ja. Was soll das bringen? Danke für die Unterstützung, Kaya. Die brauche ich nicht. Man wird doch nicht eben mal Schriftstellerin. Gestern Betten beziehen im Krankenhaus, heute Blumen und morgen 100.000 verkaufte Bücher. Darum geht es doch gar nicht. Eben. Ist doch kein Leben von der Hand in den Mund. Zu wem guckst du denn da dauernd hin? Wie geht's dir denn eigentlich? Dein Geschenk kriegst du später, das habe ich nicht mehr geschafft. Tut mir leid. War die ganze Nacht im Dienst und dann... Nacht, Schwester Kaya. Ich bin keine Schwester. Meine große halbe Schwester, die Hakenhalterin. Hält im OP mit Fleischerhaken die Wunden auf, schlägt Haken in die Haut und legt die Innereien frei. Du hast immer schon zu viel Fantasie gehabt. Und außerdem war das ein Studentenjob. Ich bin Assistenzärztin und das nicht erst seit gestern. Du assistierst mit Fleischerhaken. Naja, wenigstens ist aus dir was geworden. Hätte dir keiner zugetraut, oder? War schön, du hast an meinen Geburtstag gedacht. Ach, Moira. Na was denn? Wir sitzen zusammen, das ist doch schön. Ja. Und? Und? Was macht die Liebe? Das fragst du jedes Mal. Natürlich. Ja, was willst du hören? Ich bin verliebt, wäre schön. Na schön, ich bin verliebt. Ach, mach dich nicht lustig. Mach ich nicht, ich bin verliebt. Ehrlich? In wen? Kann ich nicht sagen. Und ist er auch in dich verliebt? Wir haben uns das nicht ausgesucht, Kaya. Das ist Schicksal, weißt du? Ja, also deswegen Stuttgart feiern, das ist das wichtige Spiel eigentlich. Geht's? Komm, ich mach's. Oh, Mann, oh Mann. Bist noch wie ein Traum. Wache auf, bist nicht mehr da. Lese seit Tagen deine Nachricht, entschlüssele sie jedes Mal aufs Neue. Ich mach die Augen zu. Wen siehst du? Mit wem redest du? Na, das stand hier auf dem Zettel von der Tür. Du verschickst verschlüsselte Nachrichten? Nein. Heute 15 50. Bist du jetzt allein? Hab nicht auf dich gewartet. Bis bald. Hast du meine Nummer weitergegeben? Nein. Vielleicht ein Verehrer oder ein Groupie. Oder ein Kitsch-Terrorist, keine Ahnung. Die Stimme klingt komisch. Schlechter Empfang oder so. Oder so? Du bist doch hier der Experte in Sachen Telekommunikation. Naja, es könnte auch ein Vokoder sein. Ach, Scheiße, verdammt doch mal. Was regst du dich auf? Nein, ich reg mich nicht auf. Aber ich krieg irgendwelche Anrufe, irgendjemand hinterlässt Nachrichten an meiner Tür und ich habe keine Ahnung, wer das ist und das beunruhigt mich, klar? Ja, klar. Melanie, also sie erzählt mir von ihrem Vater, ein Frauenarzt im Ruhestand. Er finanziert sie, glaube ich. Also sie ist zwar Kult mit ihren Büchern, aber kaum einer kauft sie. Und der hat so viel Asche, dass ihr schlecht wird davon. Aber sie nimmt es trotzdem und fühlt sich noch beschissener. Redet sich ein, dass er ihr das schuldet oder ihrer Mutter. Dass er an ihr gut macht, was er an seiner Frau verbrochen hat. Glaubt man Melanie, hat er jede fünfte Fotze, in die er reingeguckt hat, dann später auch geleckt. Zumindest mit ihr geflirtet und seine Frau meistens dabei als Sprechstundenhilfe. Völlig mit den Nerven runter. Immer den Schein gewahrt als Ehefrau und Mutter. Aber er war der Muschiflüsterer. Und manchmal, wenn Melanie mich ansieht, also sie sieht mich an, zieht ihre Hand weg und ich denke, jetzt hat sie ihren Vater gesehen. Mit den Augen ihrer Mutter. Tyson? Bist du das? Machst du das alles? Wäre möglich. Ich kann das nicht mehr lustig finden, ehrlich. Das war ein Scherz. Ich bin das nicht ehrlich. Bin bei deiner Lesung gewesen. Nachricht 1. Nimmst Kontakt auf mit mir. Niemand soll es merken. Ich verrate dich nicht. Stehe gerade vor einer Plakatwand. Da sind Sonne und Meer und Palmen drauf. Wir liegen am Strand. Sind in den Flitterwochen. Ja, was guckst du so? Stimmt was nicht? Ich dachte nur, sie meint vielleicht mich. Belauschst du mich? Sehe ich so aus, als wenn ich mit Perversen reden würde? Los, hau ab, verpiss dich, Mann! Denke andauernd darüber nach, was diese Stelle bedeuten soll. In unserer Dunkelkammer im Hotel am Fluss können wir uns nicht sehen, nur fühlen. Und Billy weiß, die Geschichte schwebt durch dieses Fremdenzimmer, ehe sie geschieht. Was willst du mir damit sagen? Und wenn du doch nicht mich meinst? Ist egal. Hallo? Wer ist denn da? Hallo? Hab mich wieder nicht getraut, etwas zu sagen. Aber du bist da. Bin noch in deinem Treppenhaus. Habe Blumen für dich von der Arbeit. Du magst Sonnenblumen. Bin unsichtbar neben dir, denke ich. Dass ich neben dir verschwinde. Mich auflöse. Aber solange du da bist, bin ich auch. Ist mir egal, ob mich einer wahrnimmt. Bin ein Nichts, aber... Für dich, wenn wir zusammen sind, ist nicht wichtig, was ich bin. Erwartest nichts. Lässt dir nichts sagen, bist unabhängig. Dir ist egal, was andere von dir denken. Bin nur bei dir sicher. Nimm mich in die Arme, beschütz mich. Möchte wie du sein. Mag es, wie du deine Zigarette hältst. Keine Sorge, ich hab Geduld, bin gut im Warten. Habe so lange gewartet, bis ich jemanden wie dich gefunden habe. Liebe dich, verehre dich. Das darf nicht wahr sein. Bitte nicht. Nichts ist aus dir geworden, sagt meine Mutter immer. Bemühst dich, bleibst trotzdem unsichtbar. Kann keinem in die Augen gucken. Oder schwitze dann. Hab Angst, ich schaffe es nicht, wenn einer etwas von mir will. Egal was. Wünschte ich wäre wie du. Bist die Einzige, die mich will, wie ich bin. Sag endlich was! Kann ich einschlafen ohne dich? Sprich wenigstens mit mir. Wie feige bist du eigentlich? Melanie? Was? Was? Tyson? Wen sonst? Ja, wer? Sonnenblumen, Liebesbriefe, Anrufe. Er war schon wieder vor meiner Tür, verstehst du? Ich kann dir eine neue Nummer besorgen, wenn du willst. Ja, eine neue Hausnummer. Soll ich vielleicht umziehen? Entschuldige, es ist nur... Soll ich vorbeikommen? Was? Ach, ich weiß nicht. Scheiße. Ich liebe dich, verstehst du? Ich liebe dich, ich verehre dich, ich liebe dich, ich sehe dich bald. Der ist in meinem Computer überall. Melanie? Er ist vor meiner Tür, Tyson. Mach auf! Was? Ich bin's. Warum machst du das? Ich wollte dich überraschen. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. So ganz alltägliche. Johannes, wir haben mit Sie, erinnerst du dich? So viele Gemeinsamkeiten. So ganz alltägliche. Du schläfst schon wieder nicht. Johannes, wir haben mit Sie, erinnerst du dich? So viele Gemeinsamkeiten. Du bist gereizt und raus der einen nach der anderen. Ganz alltägliche. Was soll ich sagen? Du trägst dich nicht, wenn ich dich berühre. Aber ich bin nicht derjenige, der dir... Ja, tut mir leid, dass mir nicht nach Vögeln oder Feiern oder sonst irgendwelchen Vergnügungen zumute ist, die dein Ego befriedigen. So geht das nicht weiter, okay? Das macht mich echt fertig. Ich kann nichts für dich tun. Nein. Was? Was denn? Nicht gucken. Bitte. Mich nicht an. Du brauchst Hilfe. Ich gehe alleine rein. Wieso? Das ist der Erstkontakt, da muss man sensibel sein. Ich bin nicht sensibel oder was? Worauf wartest du? Ich kann nicht glauben, dass sie es ist. Wer? Meine Ex. Deine Ex behauptet, sie wird belästigt. Wir sind ja bei deiner Ex. Ja, sieht so aus. Und? Und was? Belästigst du sie? Quatsch! Das soll oft vorkommen bei Ex-Partnern. Ja, und ich fange 4 Jahre, nachdem sie mich verlassen hat, damit an, oder was? Ich hab keine Ahnung. Sag's mir. Gut, also ich verhöre sie. Ich werde langsam sprechen. Ich werde eine entspannte Körperhaltung annehmen. Ich werde keine hektische Armbewegung machen. Und meine Stimme wird leise sein. Ich bin soweit. Besser ich übernehme das. Nein! Wieso? Das ist dein Ex. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du jetzt Stalking-Beauftragter bist. Was? Ja? Wie meinst du das? Also du hast eine Stimme gesehen. Nein, du hast eine Stimme gehört, aber ihn nicht gesehen. Du hast keine Ahnung, wer es sein könnte? Ist dir was an der Stimme aufgefallen? Weißt du, alle achten immer nur darauf, was sie sehen. Keiner achtet darauf, was man hört oder schmeckt oder riecht. Das ist egal. Also du hast wirklich keine Ahnung, wer es sein könnte. Sei doch nicht so laut und fuchtel nicht dauernd mit den Armen rum, bitte. Ja, Entschuldigung. Angeblich, also, habe ich auf einer Lesung zu ihm Kontakt aufgenommen. Ich spreche zu ihm durch meine Texte und erzähl ihm von der Torte. Was für eine Torte? Ja, also er weiß, wohin ich gehe und verfolgt mich. Aber mir ist niemand aufgefallen. Und er versteht, dass wir die Affäre verheimlichen. Sie haben eine Affäre mit ihm? Nein. Und wer ist er? Tyson, mein Freund. Freund ist nicht gut. Es macht einen Jäger aggressiv, wenn du einen Freund hast. Schließlich hält er sich für deinen Freund. Also dieser Tyson muss weg. Wirklich. Der ist mehr gefährdet als du, glaub mir. Wer ist hier gefährdet? Briefe verursachen keine Schmerzen, Anrufe fügen keine Verletzungen zu, oder Blumen oder Zettelchen an der Tür. Ich kann nichts sehen, keine Wunden oder Narben oder irgend sowas erkennen. Will er uns verarschen? Sie haben einen Fan. Seien Sie froh, dass sich jemand für Sie interessiert. Er will uns verarschen. Ich fühle mich aber bedroht. Habe ich nicht ein Recht auf Schutz, wenn ich bedroht werde? Ja, aber wir sind nur zu Verfolgung rechtlich fassbarer Regelverletzungen sozialisiert. Briefe, Blumen und Anrufe stellen keinen Strafbestand dar. Ja, und zu körperlicher Beeinträchtigung ist es ja leider nicht gekommen. Völlig unversehrt. Sie ist ein Wrack. Aber wenn Sie das so sehen, ist das vielleicht Ihr Problem? Ja, tut mir leid. Vielleicht habe ich das jetzt... kann sein, dass ich ja, da ein bisschen... Also gut, du musst Briefe, Mails, SMS und Anrufe sammeln. Das darf alles nicht verloren gehen. Und die Briefe nur mit Handschuhen anfassen, wegen den Fingerabdrücken. Wichtig ist nur, dass du auf nichts reagierst. Egal welche Reaktion. Es könnte eine Ermutigung sein. Verstehst du? Ich will aber keine Anrufe mehr und auch keine Briefe. Ich will das alles nicht mehr. Das sind Beweise. Verstehst du? Spuren. Spuren führen zum Täter. Und du musst ein Stalking-Tagebuch anfertigen. Ein was? Alles, was mit Belästigung zu tun hat, musst du aufschreiben und mit Datum und Uhrzeit versehen. Stell dir einfach vor, du schreibst einen neuen Roman. Sagen Sie, wenn Sie Romane schreiben, ja, dann fantasieren Sie sich das vielleicht alles nur zusammen? Was? Also, wir schreiben bei deiner Anzeige im Feld Sondervermerk Stalking. Und auf unserem Bericht kommt ein Aufkleber, Stalking. Und jedes Mal, wenn du zur Polizei kommst, wissen die sofort Bescheid, worum es geht. Und wir sind sofort für dich da. Wir beide sind die Stalking-Beauftragten. Wenn bei dir erstmal der Aufkleber drauf ist, dann geht alles viel schneller. Das ist alles. Du hättest die Beweise sammeln sollen. Bitte, nur das haben wir ja jetzt. Okay, du bist kein Normalfall. Warst du ja noch nie. Wir observieren sie. Sagt wer? Observieren. Ja, besonders Mittel zur Datenerhebung. So wird man Gefahr für Leben und Freiheit und Gesundheit einer Person oder ihrer Sachen Vermögenswerte ab. Haben Sie Vermögenswerte? Erster Eintrag im Stalking-Tagebuch. Tyson ist weg. Ist überfordert, weiß nicht, was er davon halten soll, weil ihm am liebsten wäre, das alles würde mir nichts ausmachen. Ich wollte, dass er geht, weil ich mich vor ihm schäme, wenn er hilflos ist wegen mir. Tyson hat mir eine neue Nummer besorgt. Nach einem Tag nur... Im Netz bieten sie das an. Telefonverbindung, Adresse herausfinden, auch wenn du nirgendwo gemeldet bist. Ich wünschte, ich könnte schlafen. Ich wünschte, ich könnte mit dir schlafen. Sie hörten Der Jäger ist die Beute von Tim Staffel, Teil 1. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2010.